Siehe, wir bringen alles nicht Menschen, sondern Gott dar. Gestatten Sie, dass ich jetzt gehe. Die Sache mit der Mühle und dem Ball von Agen ging im Lande umher. Das verdunkelte die Ehre des Königs von Navarra. Er verdankte es seinem Stellvertreter Biron. Schon fiel er mit Truppen ein in das Königreich von Navarra. Damals saß Henri in seinem Schloss zu Nerac wie ein gefangenes Tier. Der Geheime Rat tagte. Wir sollten den Krieg wieder aufnehmen gegen den König von Frankreich. Die Bartas hat recht. Ich bin der gleichen Auffassung. Biron wäre nicht so unverschämt, hätte er nicht Rückhalt bei ihm. Der König von Frankreich schickte seinen Gesandten, der uns zurückholen soll, an seinen Hof. Doch mir sagt mein kleiner Finger, dass er das nicht mehr erleben wird. Was sagen Sie dazu, Monet? Oder haben Sie keine Meinung mehr? Sire, was vermögen Sie im Augenblick gegen den König von Frankreich? Sie haben einen Feind. Er heißt Marschall Biron. Fragen Sie nicht, wessen Auftrag er befolgt oder auch nur vorschützt. Er verleumdet Sie bei den Bauern und Königen. Denn er will sich verdrängen aus der Provinz Guyenne und will Ihr einziger Herr sein. Sire, Sie haben vor Augen das Königreich. Ein Biron blickt nicht hinaus über seine Provinz. Hier fangen Sie ihn. Hier schlagen Sie ihn mit seinen eigenen Waffen. Ich will ihn schon packen bei seinen großen Ohren. Ach Gott, ich danke dir. Ich habe wieder einen Feind. Den schickt uns der Himmel selbst. Und es ist immer der, den wir gerade brauchen. Trotzdem sollten Sie ihn nicht unterschätzen, Sire. Ach was, Mornay. Ein schöner Feind haut seinem eigenen Pferd die Schnauze ab. Übrigens hinkt er wie ein Teufel. Trotzdem ist er schlau. Geht immer mit der Schreibtafel umher und merkt an, was er hört. Ich sage, er hinkt. Er ist krank an der Leber vom Saufen. Die Knochen stehen ihm aus dem Gesicht. Ein Kinderschreck. Mornay, der Himmel hat mich benachteiligt mit dem Feind. Ich hätte einen besseren verdient. Wir wollen dankbar sein. Kurz danach wurde ihr kleiner Trupp aus einem Gehölz angefallen von den Reitern des Marschalls, die zahlreicher waren. Henri und seinen Begleitern blieb nur übrig zu wenden und das Weite zu suchen, verfolgt von Schüssen. Als sie anhalten konnten, war zu sehen, dass dem König die Schuhsohle unter dem Fuß weggeschossen war. Der König streckte den ganz unverletzten Fuß hin, damit ihm jemand einen anderen Stiefel darüber zöge. Der es tat, war Mornay. Henri sah sein Gesicht nicht. Mornay stand gebückt und vom Hals rann in einem Bach das Blut. Mornay, Sie sind verwundet. Ein Nadelstich, wenn ich die Gefahr erwäge, der Eure Majestät entgangen ist. Ich bitte um eine Belohnung, Sire. Was wollen Sie, Mornay? Ich gebe Ihnen alles, was ich besitze. Setzen Sie Ihr Leben nicht noch einmal unbedacht aus. Mornay. Wir waren über die schlimmen Absichten des Marschalls Biron einer Meinung, Sire. Warum müssen Sie nur immer den Tugendhaften spielen? Sie sind ein weißer Rabe. Ihre Wunde schützt Sie vor mir, Sie wissen es. Ich bin wehrlos gegen jemand, der sich für mich hat anschießen lassen. Das missbrauchen Sie. Sie wollen mich mit Ihrer Tugend bekommen. Für den Fall, dass ich Ihnen nicht gehorche. Ich wollte Sie nicht beschämen, Sire. Wenige Tage später ergriffen Sie einen Kurier mit einer Botschaft des Marschalls an die Königin Mutter Katharina. In ihr versprach er ihr den Fang des Königs von Navarra. Für seine Auslieferung forderte der Herr Marschall als Preis die Provinz Guyenne und eine ganze Anzahl von Städten. Henri saß auf seinem Grabenrand. Der Himmel hatte sich verdüstert. Die Gegend und seine heimische Zuflucht, sie boten ihm gar keine Sicherheit mehr. Es ist nicht schlimm, einen Feind zu haben. Schlimm ist es, seine Heimlichkeiten zu entdecken und auf einmal offen ins Gesicht zu bekommen, den Atem des Abgrundes. Du bist der Kurier? Ja, Herr. Du bist doch ein Hugenotte. Marschall Biron hält mich nicht dafür. Schön, ich werde dich freilassen. Denn ich weiß, du bist bereit, deinen Herrn an mich zu verraten, um der Religion willen. Du sollst ihm eine Botschaft überbringen und er soll glauben, du kämst zurück aus Paris. Doch bis dahin werde ich dich im Verlies meines Schlosses zu Nerac gefangen halten, wo es dir schlecht ergehen wird. Bestrafen Sie mich, Herr. Ich verdiene es. Du denkst wohl, das bringe ich nicht fertig. Mach, dass du aus meinen Augen kommst. Und gib ihm zu essen. Infolgedessen kam der Marschall Biron tatsächlich nach einem einsamen Haus, genannt Casteras, ließ sein kleines Gefolge zurück und ritt ganz allein über die Heide. Wer zusah, erkannte den gelben Schädel, harter Blick, ein Gerüst mit Scharnieren, das klapperte. Sturm, Einöde, der berittene Tod. Da lachte wahrhaftig keiner aus dem Volk, das Henri versteckt hatte, überall in der Nähe des Hauses. Dann stand der Tod vor dem einsamen Haus, und oben erscheint eine wohlbekannte, schwere, dunkle Gestalt. Die sieht aus wie Madame Catherine, hat aber die Stimme von Agrippa d'Aubigné, wie jeder hören kann. Sieh an, mein lieber Biron, was hast du hier zu suchen? Bist du schon wieder meinem lieben Schwiegersohn Henri auf der Spur? Was treibst du für Unfug? Nichts als Saufen, verstehst du, Dreckskerl? Und schreib, Täfelchen beschmieren. Geh zum Teufel. Ihr verfluchten Hunde! Die äffische Lust will ich euch austreiben! Ihr habt mir einen Popanz hingestellt! Wär's auch die richtige Madame Catherine gewesen! Bei meiner Seele! Der Schuss hätte mir nicht leid getan! Bravo, Biron! Tapferer Held! Gott Mars in Person spricht zu mir! Wo steckst du, Henri? Mein sind die Städte. Mein soll die ganze Provinz sein. Ein König von Navarra oder von Frankreich. Mir eins. Aber galten für alle. Halunke, du hast dich verraten! Ach, der Teufel soll euch alle holen! Fangt ihn! Lasst ihn laufen! Jetzt kennen wir den Feind. Und wer seinen Feind kennt, der hat ihn schon halb besiegt. Doch halb besiegt ist nicht besiegt. Auze gehört zu den kleinen bösen Städten, die dem Marschall Biron gehören und die Henri nicht einlassen wollen. Sie halten aus bloßer Furcht ihre Tore geschlossen. Gerechtigkeit und strenge Zucht, die dem Gouverneur zuerst nachgesagt worden waren, mussten in Härte umschlagen nach den Ereignissen in Montauban, wo 6 junge Protestantinnen vergewaltigt, die Natur der Unglücklichen mit Pulver gefüllt, angezündet und die Mädchen in Stücke zerrissen waren. Daher wurden in Montauban 300 Gefangene ohne Erbarmen niedergemacht. Henri ritt während des Gemetzels davon, als ob er flüchtete. Er war in Verzweiflung wegen seines Rufes, den er beladen musste mit Bluttaten, nur weil sein Stellvertreter vor keinen zurückschreckte. Henri begriff es. Er musste künftig anders handeln, als es ihm der Stellvertreter vorschrieb. Und er beschloss, die Stadt zu erobern, ohne dass ein Schuss fiel. Und es fiel nur einer. Wir sind Ihre Untertanen, Sire, und ergebensten Diener. Sire, wir sind Ihre... Ihr habt auf meinen scharlachroten Rock gezielt. Sire, wir sind Ihre... Wer hat auf mich geschossen? Sire, ich habe das lederne Futteral Ihres Trinkbechers zum Ausbessern bekommen. Auf einen Kunden schieße ich nicht. Wenn durchaus einige hängen müssen, Sire, dann hängen Sie nur arme Leute. Von Ihnen gibt es viele bei den Zeiten. Ich will die Stadt nicht plündern lassen. Obwohl es Brauch und Sitte ist. Und Ihr hättet es verdient. Aber jeder soll 10 Pfund den Armen geben. Sofort holt euren Priester und zahlt an ihn das Geld. Sire, der war es, der uns in den Kopf gesetzt hat. Ein Engel vom Himmel des Herrn hätte den Marschall Biron und seine Ankunft in der Stadt angekündigt. Sie müssen ihn büßen lassen für die Stadt. Nicht büßen, nicht hängen und gehängt werden. Darüber kann einer verlieren, was er zum Leben braucht. Das innere Gleichgewicht. Niemand wird büßen. Geplündert wird auch nicht. Aber ich will essen und trinken. Was bedeutet das, Herr? Niemand soll büßen? Menschlichkeit ist es. Die große Neuerung, der wir beiwohnen, ist Menschlichkeit. Er sah sie an. Da er sie jetzt nicht mehr gewinnen, überlisten, niederschlagen musste, hatte er den richtigen Blick für die armen Menschengesichter. Vorher Wut und Angst verzerrt, jetzt ausgelassen glücklich. Sie stechen und sie schlagen, weil keiner keinem traut. Bereuen dann und klagen, denn Galgen stehen gebaut. Dass nur der Nachbar hänge, vergesst mich im Gedränge. Da eint der große Fürst des Landes mit Hilfe menschlichen Verstandes. Die Guten eint er mit dem Bösen. Hosianna, ihr seid schon befreit. Er hat die lautere Menschlichkeit, die Gnadenmacht, euch zu erlösen. Die Versuchung. Henri missachtete die Gesetze des Krieges, da er weder hängte noch plünderte. Ja, er untergrub das menschliche Zusammenleben. Er tafelte an demselben Tisch mit Arm und Reich. Solange in der Provinz nur Unordnung herrschte, hatte es der Königinmutter nichts ausgemacht. Jetzt erfuhr sie durch Biron, dass die Städte, eine nach der anderen, sich dem Gouverneur unterwarfen. Das war nicht nach ihrem Sinn. Sie beschloss daher, in eigener Person dort unten zu erscheinen, damit nicht noch mehr Unglück geschehe. Madame Catherine sah ein, dass sie dem Schwiegersohn wenigstens die Frau mitbringen musste. Die beiden Königinnen reisten vom 2. bis zum 18. August. Da waren sie in Bordeaux, der Stadt Birons. Doch Henri weigerte sich einfach, den Königinnen dorthin entgegenzukommen. Es musste verhandelt werden. Fast 7 Wochen. Dann hatte Henri erreicht, dass sie sich trafen in dem einsamen Haus von Casteras, wo Biron war geschlagen worden. Und die ganze Gegend war noch voll davon. Henri, jetzt weiß ich, wie Sie es gemeint haben, dass Sie mich so lange haben warten lassen, mein lieber Herr. Und bin endlich wieder eine glückliche Frau. Du bist immer noch die schönste Frau. Eine Frau allein, teurer Henricus. Was ist das? Mit dir war die Hälfte meines Verstandes entflohen aus Schloss Louvre. Ich habe mich in unsinnige Unternehmen gestürzt und bin tief gedemütigt worden. Und ich habe dich verspottet. Dich und deine verunglückte Reise nach Flandern. Ja, mein Stolz hat gelitten. Als die Städte deines schönen Südens mich aufnahmen wie ein höheres Wesen, hatte ich Mühe, mich nicht selbst für eine reisende Komödiantin zu halten. Sprich nicht weiter. Ach, Henri, was für ein Frieden. Und dort nur Gewalt. Das Königreich geht zugrunde an der Gewalt. An allem ist nur Madame schuld. Deine Mutter. Sie hat gesagt, dass sie zu keinem anderen Zweck herbeigereist sei, als wegen einer Beratung mit den führenden Hugenotten zwecks Anwendung des letzten königlichen Erlasses über die Glaubensfreiheit. Der niemals wirklich in Kraft treten wird, bevor nicht schon der nächste Religionskrieg beginnt. Du solltest dich nicht ganz gegen sie sperren, liebster Henri. Was gäbe es für einen Grund? Nur noch die Liga befiehlt in Paris und im Norden. Alle hassen uns. Sogar mein königlicher Bruder hasst mich. Aber er bleibt mein Bruder. Ich bin die Prinzessin von Valois und vergesse es nicht. Je weniger er selbst darauf bedacht ist, König zu sein. Die Guise werden uns stürzen. Deine Mutter hat es nicht anders gewollt. Du führst in dieser Provinz ein kleines Leben. Ich will es mit dir teilen. Und vielleicht werde ich glücklich sein. Eines Tages aber sollst du dich erinnern, dass du für größere Geschicke ausersehen bist und sollst mein Haus retten. Es war Dezember geworden. Die Blätter flogen im Wind. Nicht mehr die rechte Jahreszeit für schöne Einzüge. Königin Marguerite von Navarra ritt dennoch einen weißen Zelter, der das gewöhnliche Pferd der Märchenprinzessinnen ist. Rechts und links von ihr tänzelten ein goldgelbes und ein braunes, mit der jungen Katrin von Bourbon und ihrem Bruder Henri, der sich in großen Staat geworfen hatte zu Ehren seiner Gemahlin. So ritten sie ein in Nérac, wo der Rat der Reformierten mit Madame Katrin über die Glaubensfreiheit tagen sollte. Die Alte war nicht geeignet, vom Volk in der Nähe betrachtet zu werden, besonders nicht unter diesem hellen Himmel. Sie sah hinter einem Fenster zu. Später trafen sie sich auf dem ländlichen Friedhof. Es ist kalt geworden. Jetzt heißt es für mich Abschied nehmen. Ja, da freust du dich, Zaunkönig. Wenn die Jungen beieinander sind, sind wir Alten überflüssig. Sie und alt? Davon kann keine Rede sein. Schwafle nicht. Sieh mich an. Krumm, am Stock, gelb, die Wangen. Sie lachen über mich. Alle. Besonders deine Galgenvögel, die man hierzulande Priester nennt. Sie sind ungerecht und sehr hart zu ihnen, Madame. Diese Priester verteidigen nur ihren Glauben. Und ihre befestigten Schlupfwinkel. Davon können sie nicht genug bekommen. Vielleicht haben sie schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben alle unsere Erfahrungen gemacht. Dich zum Beispiel rührt es nicht, dass der König in seinem Louvre jetzt ganz allein steht. Sein Bruder d'Alençon ist gegen ihn im Aufruhr und der Guise und seine Liga unterwühlen den Thron. Du selbst wirst immer stärker in deiner Provinz. Willst du ihm auch in den Rücken fallen? Aber nein. Was denken Sie von mir? Du hast schon immer die Gefahr gesucht. Hast du keine Angst, ermordet zu werden? Du musst auf dich aufpassen, Junge. Ich danke Ihnen, Madame. Sie sind so besorgt um mich. Doch ich suche die Gefahr nicht. Ich möchte weiter nichts als von hier aus den Frieden verbreiten im Königreich. Das ist der Dienst, den ich einzig im Sinn habe. Merkwürdig, was für ein kleiner Friedhof. Werden die Leute hier so alt? Wie gut die da unten aufgehoben sind. Don Philipp sitzt in Madrid und spinnt Pläne für sein Weltreich. Don Philipp über den Bergen errät gleichwohl, ihm und seinem Weltreich wächst ein Feind heran. Oh, noch ist er klein. Kämpft sich mit schwerer Mühe durch unbedeutende Hindernisse. Aber zu messen ist nicht der Fußbreit Landes, den er sich nimmt, sondern der Ruf und der Name, den er sich macht. Man kann nicht zusehen, bis Fama die Trompete ansetzt und zu fliegen beginnt. In Frankreich soll zukünftig nur einer herrschen, Philipp. Haus Valois wird aussterben. Und schon vorher wird die Liga des eitlen Guise das Königreich auseinanderreißen, vermöge der goldenen Pistolen, die auf Maultierpfaden schaukeln das Gebirge hinauf. Navarra stört. Navarra muss hinweg. Henri weiß, hinter sich hat er den Louvre, er kennt die Hölle. Von Montaigne hat er gelernt, dass Gutsein das Volkstümlichste ist. Mornay lehrt ihn, welche Macht die Tugend hat. Seine Natur bleibt heiter und maßvoll über ihre eigenen Abgründe. Aber er weiß, eine Gattung Mensch will dies nicht, und gerade ihr soll er begegnen, überall bis ans Ende. Die hasst nun einmal Henri. Und er wird die Rache allmählich ganz unnütz finden. Die Mörder wachsen immer nach. Es ist Nacht. Zeit für Mörder. Hauptmann Sacremore. Was wollen Sie von mir? Sie können mich umbringen lassen. Warum zögern Sie noch? Ich will von Ihnen wissen, wie das Töten ist. Getötet werden, auch das soll ich vielleicht erfahren, aber nicht durch Sie. Von dem feigen Mord auf mich, den Sie vorhatten, sprechen Sie mir. Als Soldat. Und brav. Nun? Es fällt Ihnen schwer. Trinken Sie. Ein guter Tropfen. Ich danke. Er könnte vergiftet sein. Siehe, an Todesarten für mich fehlt es Ihnen nicht. Doch Gift? Nein. Warum nicht? Das ist sozusagen gegen Ihre Natur. Die kennt solche Ausschweifungen nicht. Sie sollten sich nicht unnütz anstrengen, das zu verstehen. Welche Todesart, glauben Sie, werde ich für Sie wählen? Die ehrenhafteste, Siehe. Den Zweikampf. Ich biete Ihnen an, dass wir uns ehrlich schlagen. Was hätten Sie getan, wenn Ihnen der Mord gelungen wäre? Ich wäre in Diensten des Königs von Frankreich geblieben und der hat mich auch geschickt. Sie lügen. Würden lügen, selbst wenn das Gold in Ihren Taschen nicht spanisch gewesen wäre. Gut. Aber in diesem Königreich wäre ich wirklich geblieben, denn es ist das Schwächste. Das Beste für meinesgleichen. Es müssen die Einwohner mit aller Welt unter sich zerfallen sein, dann sind sie meine Volksgenossen und machen mein Geschäft. Ich weiß, dass sie das ändern werden, Sire, wenn sie am Leben bleiben. Darum habe ich mich an ihnen versucht. Hätte es sogar ohne Lohn getan. Ihr Kriegsname ist verdient. Hier mein Dolch. Ich lege ihn auf den Tisch. Wer schneller zufasst, Sacremore, hat, das war zu spät für Sie, Sacremore. Los noch einmal. Und erwarten Sie kein Geld mehr aus Spanien. Ich habe dort wissen lassen, dass Sie verraten haben und arbeiten künftig für mich. Jetzt war ich der Schnellere. Diesmal werden wir das Spiel nicht wiederholen. Nicht so schnell, Sacrem. Hol dich, der Teufel! Wohin? Bleiben Sie! So bleiben Sie doch! Halt! Schade. Ich hätte ihn ehrlich gemacht. Wann wächst der Nächste nach? Doch man muss nicht vor ihnen zittern. Nicht mehr. Blauer Wald hinter weiten Wiesen. Der Fluss Garonne umspült sie. Vor dem Rand des Gehölzes erscheint eine Reiterin. Sitzt quer auf dem geräumigen Pferderücken. Ihr weißes Kleid hängt herab. Die Sonne macht es glitzern. Sie neigt sich in der Hüfte vor, sie senkt ein wenig die Stirn, um Henri zu erkennen. Die Bewegung ist ohne Schwere, die Erscheinung überirdisch. Eine Fee, ruft er, gleitet vom Sattel und lässt sich auf die Knie. Siehe. Sie deutet ein Ausbreiten der Arme an. Er verzehrt ihre Hand mit Küssen. Es ist wie ein Märchen, nicht von dieser Welt. Es ist wunderbar, dass du gekommen bist, Corisande. Hier, ich habe dir Federn mitgebracht. Wie findest du sie? Von meinen Vögeln. Ich habe sie ganz schön gerupft, was? Fische hätte ich dir noch lieber mitgebracht von meiner Insel. Ich habe sie dir doch beschrieben. Ein Idyll. Sie sieht ihn an mit mütterlichen Blicken, mit Ironie. Siehe. Was es dort für Fische gibt. Ein großer Karpfen, 3 Groschen. 5 für einen Hecht. Dort auf ihrer Insel wollen wir einst leben. Sie und ich allein. Wir wissen nichts vom Krieg. Die Schrecken der Pest sind uns nie zu Ohren gekommen. Die verräterischen Anschläge suchen uns vergebens, so fern von allen Menschen. Corisande. Doch nein, ich bin selbstsüchtig. Ich will sie groß sehen. Ich werde ihnen helfen, mein Henri, dass sie groß werden. Vielleicht verlieren sie an mir ihr Geld. Nicht einmal als König von Frankreich hätte ich genug, um die Gräfin Gramont Gebühren zu lohnen. Für das, was sie jetzt tut. Sprechen Sie nicht, Sire. Wenn Sie einst in die Hauptstadt Ihres Königreiches einziehen, werden Sie zu einem Balkon hinaufblicken. Das ist alles und genug. Sie sollen mit mir einziehen. Wie wäre das möglich? Sie werden meine Königin sein. Denn wer verriet mich, damit meine Feinde mich finden? Haben aber nur den Diener geschnappt. Ich weiß es. Die selige Königin von Navarra. So sehr hasste er Margot, dass er sie tot sagte. Denn sie hatte ihn wieder verlassen, nachdem er sie mit der Fousseuse betrogen und sie ihm keine Kinder gebären konnte. Das war das Ende gewesen, dass sie sich in die Stadt Agen zurückzog und arbeitete für seinen Untergang. Er wünschte den ihren. Die Frau vor ihm erschrak. Ein Element stand vor ihr auf. Was bin ich daneben? Eine Fremde. Was soll von mir bleiben? Seine Briefe? Lauter Worte. Und die richtet er an sich selbst. Nur wer allein ist, spricht zu einer Muse. Diesen Atemzug war es ihr bewusst. Sie nahm voraus die unendlichen Bitternisse vieler Jahre. Immer betrogen, niemals geheiratet. Schließlich schämte er sich auch noch, da ihre Figur nachlässt und ihre Haut nicht mehr fleckenlos ist. Der Atemzug war getan, da wusste sie nichts mehr. Stattdessen Trommelwirbel und das Regiment Gramont für ihren König Henri, 2000 Mann, über deren Köpfe hinweg sie tragend und schwingend ruft. Ihr gehört dem König von Navarra. Ich und ihr. Jetzt sind wir blitzblank und wie neugeboren. Werden es aber nicht lange bleiben. Unser Stand will, dass wir ganz Blut und Pulver sind. Mit heiler Haut kommt davon, wer mir gut dient und nicht von mir weicht. Wer es um die Länge einer Hellebarde. Bin jedes Mal fertig geworden mit den Faulpelzen drüben. Eng ist der rechte Weg zum Heil. Uns aber führt Gott bei der Hand. Dies sprach der König von Navarra für seine 2000 frischen Soldaten, die ihm jedes Wort glauben. Sogleich fiel Trommelwirbel ein, die Fahne wurde geschwungen und der König von Navarra stieg zu Pferd. Kaum erreichte er mit seinem Regiment die Landstraße, da wälzte sich über ihr entferntestes Ende ein gewaltiger Staub. Was konnte er mitbringen, wenn nicht den Feind? Schon schnellen die ersten Reiter her aus den gelben Wolken. Gleich werden sie hier sein. Darauf und dran. Da klingt es auf entsetzt vor großer Dringlichkeit. Der König von Frankreich. Henri, du bist es also. Und ich habe ein Regiment Soldaten mitgebracht, um den König zu schützen, der aus seiner eigenen Hauptstadt hierher geflüchtet ist. Ich habe selbst Regimente. Ihre Reiter, Sire, sind mit dem Marschall de Matignon über Berg und Tal, um sich gegen die meinen zu schlagen. Ich will zu Matignon. Sire, er ist nicht in Bordeaux. Und die Besatzung seiner Festung lässt uns sicher nicht ohne Umstände ein. Dagegen bin ich hier wohl gelitten. Eure Majestät wird in dieser Stadt gut aufgenommen und sicher sein. Henri Valois, wozu bist du gekommen? So trau mir doch. Lass deine Truppen abziehen. Siehe, der Bürgermeister und mehrere Herren des Rates erwarten sie. Gut, Herr de Montaigne, Sie sind ein Edelmann meiner Kammer. Zu gütig, dass sich Majestät daran erinnern. Ich bin im Augenblick der Herr dieses Rathauses. Mögen Sie sich wohl darin fühlen, Sire. Hier ist es eng. Wenn Mörder eindringen, fallen wir in dem Getümmel alle drei. Nun, Montaigne, was haben Sie für eine Antwort bereit? Sie sind doch ein Philosoph. Das heißt, jeder Situation entsprechend begegnen können. Omnium rerum voluptas. Vergnügen machen alle Dinge gerade durch die Gefahr, die sie uns verleiden soll. Sie haben viele Bücher. Werden wir hier etwas Rechtes schaffen? An mir soll es nicht fehlen, Majestät. Lassen wir das Getue, sag, was du willst. Sire, ich erbitte Ihre Befehle. Ach, was, fang an. Ich werde mich zurückziehen. Sie bleiben. Sire, sollten nicht vielmehr Sie etwas von mir erwarten? Ich werde alles gern besprechen mit meinen Freunden. Das ist oft besprochen. Nur Sie haben sich zu entscheiden. Es geht um Ihren Übertritt zur katholischen Kirche. Ich selbst habe alles schon getan, habe sogar Biron abgelöst. Matignon ist nicht besser. Sie, der an mir wie ein Vater handeln sollte, führen Krieg gegen mich wie ein Wolf. Sie selbst sind daran schuld. Treten Sie über. Sie schlafen ruhig. Dank Ihren Verfolgungen aber komme ich seit 18 Monaten nicht mehr in mein Bett. Was haben Sie durch Ihre Diplomaten nach England berichten lassen? Auf Sie würden alle guten Franzosen ein Auge werfen, denn unter der gegenwärtigen Regierung fühlten Sie sich übel. Von dem Herzog d'Alençon erwarteten Sie künftig nichts. Er hatte schon genügend Proben abgelegt. Ja, und jetzt ist er tot wie alle seine Vorgänger. Und er war doch der letzte meiner Brüder. Ich bitte Eure Majestät um Verzeihung. Wollen Sie wirklich fortfahren, Ursache alles Elends zu sein und das Königreich ins Verderben stürzen? Hier, wo ich befehle, ist nichts verdorben. Sie kennen meine Bedingungen und Ihre Pflicht. Fürchten Sie meinen Zorn nicht? Sire, darin äußert sich nicht Ihr eigener Sinn. Sie sind weiser als Ihre Worte. Es ist nicht auszuhalten, dass Sie einmal auf der Tischkante sitzen und gleich darauf am Ende des Zimmers ein Buch aus der Reihe ziehen. Ich hasse die Bewegung. Sie stört die Linien. Kein Dach soll er haben als nur den Himmel und soll in ewiger Unruhe leben. Wegen eines solchen schönen Lebens? Ihre ganze Hartnäckigkeit? Sind Sie in Ihrem Schloss Louvre denn glücklicher? Ich will aussprechen, was Ihnen schon bewusst sein muss. Dass ich ungeachtet vieles erlittenen Unrechtes Sie doch nicht hasse. Denn Sie waren in den Händen anderer wie Wachs. Und ich hasse die anderen. Aber Sie sind mein Herr und Gebieter. Ihr Thron hat von jeher den berechtigten Erben getragen. Kein Ungeweihter hat ihn eingenommen. Und dies durch 750 Jahre, seit Karl dem Großen. Der Schurke Guise behauptet, abzustammen von Karl dem Großen. Das fehlte noch, das war noch übrig. Das lässt er schreiben und verbreiten unter meinem Volk. Er soll der einzige und echte Nachkomme sein. Alle Nachfolger Karls des Großen auf diesem Thron waren nur falsche Nachkommen. So viel ist nicht zu ertragen, Navarra. Ein Betrüger von jenseits der Grenze und ganz geringer Herkunft verglichen mit unserer, wagt es, nennt uns Bastarde, sich selbst aber den wahren Erben der Krone Frankreichs. Dahin ist es gekommen, weil Sie zu lange gefügig waren. Ich habe mich seinem Zugriff entzogen und bin gejagt mit verhängten Zügeln. Aber dort gelassen habe ich meine Marschälle Joyeuse und Epernon. Die werden tun, was sie für gut befinden, um mich vom Guise zu erretten. Wenn ich zurückkomme, vielleicht lebt er schon nicht mehr. Verzeihen Sie, Sire, aber nie sollten wir die Hand gegen unsere Diener erheben, solange wir zornig sind. Das war ein Grundsatz Platos. Demzufolge sagte ein Lakedämonier namens Carillus zu einem Heloten, der frech wurde, bei den Göttern, wenn ich jetzt nicht Wut hätte, ich brächte dich um. Vetter Navarra, weißt du wohl, es sind 10 Jahre, dass wir uns nicht mehr gesehen hatten. Seit ich euch aus den Fingern gerutscht bin. Wahrhaftig 10 Jahre. 10 Jahre wie ein Tag. Ich weiß nicht mehr, womit sie mir vergangen sind. Und dir? Mit den Mühen des Lebens. War alles nur ein Irrtum. Du verstehst doch. Irrtum, Verblendung, unglücklicher Zufall. Vetter Navarra, hat es denn sein müssen? Denke nur das eine. Meiner Mutter wäre die Bartholomäusnacht nicht eingefallen. Sie selbst hat gewusst, dass die Guise erst nach der Bartholomäusnacht könnten gefährlich werden. Sie werden das Königreich an Spanien verkaufen. So hat sie mir es vorausgesagt. Aber sie musste gegen ihr besseres Wissen handeln. Ach, was hat sie aus mir gemacht? Ich will weiter nichts als deinen Übertritt, Navarra. Damit ich dich zum Erben der Krone erklären kann. Ich meinerseits böte dir ein Bündnis an, wenn ich nur wüsste, dass du fest bleibst, Henri Valois. Woher nimmst du deine große Festigkeit, Henri Navarra? Nicht aus deinem Glauben. Woher dann? Das will ich wissen. Sire, ich will dafür eintreten, dass der geschuldete Gehorsam Ihnen erwiesen wird als König von Frankreich. Ich will herfahren über alle, die sich gegen Sie verschwören. Und was ich bin und habe, soll dienen zu tun nach Ihrem Befehl. Nichts liegt mir so sehr am Herzen wie die Erhaltung der Krone. Nach Ihnen, Sire, stehe ich ihr am nächsten. So spricht die Wahrheit. Deshalb, heute erkenne ich den König von Navarra an als meinen alleinigen, einzigen Erben. Majestät, das war die tapferste Handlung Ihres Lebens. Hören Sie, Montaigne, bewahren Sie das Gehörte auf für den Fall, dass mir ein Unglück zustoßen sollte, bevor ich es verkünde vor dem Hof und dem Parlament. Ja, ich verspreche es. Wochen dauern. In Paris im Schloss Louvre saß der König von Frankreich vor seinem Feuer, sah hinein und schien nicht zu hören, was die Herren hinter seinem Rücken redeten. Sie nannten den Namen des königlichen Bruders. Sie beschrieben seine Krankheit und die sonderbare Art zu sterben, die schon das dritte Mal bemerkt worden war. Schon seit dem Morgen rang der König um die Kraft auszusprechen, was er in Bordeaux verkündet hatte. Die Herren verhielten sich so, als ob dem König das gleiche Ende bevorstände wie seinem Bruder. Ihr beschäftigt euch mit den Toten. Ich aber denke mehr an die Lebenden. Wie dürfen wir das verstehen, Sire? Ich werde euch das Rätsel gleich deuten, Herzog Mayenne. Ich habe mich nämlich entschlossen, tatsächlich an meinen Tod zu denken und erkenne für diesen Fall den König von Navarra als meinen alleinigen und einzigen Erben an. Er ist ein Protestant. Er ist ein gut veranlagter Fürst. Ein Ketzer. Den ich gern habe von Natur, weiß auch, dass er mich mag. Nun ja, er ist leicht beleidigt, doch Witze reißt er gern. Im Grunde taugt er was. Sire! Doch, doch! Ich habe mich vergewissert, dass wir von verwandtem Temperament sind und leicht miteinander auskommen werden. Das werden Sie vor meinem Bruder, dem Herzog von Guise, wiederholen müssen, Sire. Ich wünsche mich jetzt, in mein Arbeitszimmer zu begeben. Der Papst muss ran. Wir lassen den Valois exkommunizieren. Eine Tonsur schneiden wir ihm und sperren ihn ins Kloster. Der Valois hat verspielt. Ganz gleich, was er tut. Lässt er sich von Navarra nicht helfen, ist er verloren. Nimmt er die Hilfe an, erst recht, denn wir sagen, dass er selbst ein Hugenott ist. Der Guise kam von der Jagd. Er hat absichtlich die Stadt verlassen. Jetzt kann er den Auftritt seiner Schwester, der Herzogin von Montpensier, nicht mehr verhindern. Sie war in ihrer Sänfte mit ihren langen, starken Gliedmaßen in den Louvre gefahren, als bräche ihr Reich schon an. Wo steckt der Hugenott? Wo ist der Ketzer? Madame, Sie suchen mich? Wissen Sie, dass ich Sie in die Bastille werfen könnte? Ich habe noch die Schere. Die hat ihre Bestimmung. Frau Liga ist eine noch bösere Dame als Sie, Madame. Auch sie wird mir die Tonsur nicht schneiden. Sir, Sie können keine Frau zufriedenstellen. Frankreich hat Ihnen nie gehört. Die Schere, ha! Schon gehört sie mir. Und diese Locke, zum Andenken an Ihren Besuch. Woher nehmen Sie den Mut? Was ist Ihnen begegnet? Ah, der Herzog von Guise. Er kommt von der Jagd und hat, wie Sie sehen, Madame, nichts gefangen. Was geht hier vor, Sire? Ja, was geht hier vor, Herzog? Auffallend viele Fässer kommen auf dem Fluss heruntergeschwommen. Will man das Volk lustig machen? Oder sollen Barrikaden gebaut werden? Lass dir das nicht gefallen. Warum schweigst du? Halten Sie Ihre Zunge im Zaum, Madame. Der Eifer für die heilige Kirche verwirrt Sie. Sire, ich biete Ihnen mein Schwert an und bürge für den Untergang aller Ihrer Feinde. Aller, Sire. Auch des Königs von Navarra. Madame, ich gestatte Ihnen, sich jetzt zu verabschieden. Es war mir eine Freude, Sie einmal wiederzusehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Schweig. Mach nicht die Furie. Sehr. Dieser Stunde sollen Sie gedenken. Am Ende Ihrer Tage. Bin hier. Was soll jetzt sein? Wie heißt du? Wissen Sie doch. Hab mich selbst beim Namen genannt. Von oben. Von Ihrem Balkon aus. Knie hin, Jakob. Willst du den Rosenkranz beten? Hab genug gebetet. Gefall ich dir, Jakob? Sie sind schön. Du darfst den Saum meines Kleides berühren, Jakob. Nur den Saum? Gehorche mir, Jakob, und dein Glück ist gemacht. Reich sollst du sein. Kannst den Kardinalshut verlangen, wenn du tust, was ich will. Ich will kein Kardinal sein. Komm, fass mich an, Jakob. Ja. Ich kann dich unsichtbar machen. Will gar nicht unsichtbar sein. Jakob, wo bist du? Jakob. Hier bin ich. Wo bist du? Hier bin ich doch. Wo bist du? Jakob, du musst den König töten. Nein, nein. Jakob, du musst. Ich kenne dein liederliches Schicksal, um dessen Willen sie dich hierher geschickt haben. Da hilft nur eine Tat. Eine Tat? Du musst, Jakob. Für sie tue ich alles. Steh auf, du musst jetzt beten. Geh zurück ins Kloster. Tief in der Nacht saß ganz allein in Nerac Henri von Navarra. Er bedachte tief, was jetzt nahe war. Und so sicher bevorstand wie der Morgen. Es war der Krieg. Der wirkliche Krieg ums Dasein, keine munteren, vorläufigen Handlungen mehr, sondern die letzte, im vollen Ernst. Vetter Valois hat nicht Wort gehalten. Was erwartete ich denn auch? Er ergibt sich der Liga, bevor sie ihn umbringt. Nach einem Sieg täte sie es umso sicherer. Vetter Valois, du verlässt dich darauf, dass ich dich und die Liga schlage. Das ist deine Rettung, wie es meine ist. Deine Untreue festigt unsere Bindung. Gefährliche Untreue. Ich wollte wohl, ich könnte Gott bitten, dass er die Prüfung von mir nimmt. Oder sie wäre vorbei. Und ich selbst deckte mit meinem Leib den Boden des Königreichs. Diese Versuchung widerfuhr dem 34-Jährigen gegen das Ende einer Spätsommernacht. Gleich darauf dämmerte es und er konnte sehen, dass eine Hälfte seines Schnurrbartes weiß geworden war. Totentanz. Der letzte König aus dem Hause Valois liebte zu tanzen. Und dies für sich allein auf kindische Art. Aber immer mit dem verdunkelten Gesicht, das er nicht ändern konnte. Eine entfernte Musik spielte zu dem Zweck. Und der König im stillen Zimmer machte gewählte Schritte. Er ging sich in Haltungen und Figuren, deren Anmut maßlos war. Unter gesenkten Lidern sah er, das war nicht er, nicht der heitere Tänzer, nicht vom Himmel begnadet, leicht und ohne Erinnerungen. Ihm folgten sie auf Schritt und Tritt, nur die ersehnte Gestalt im Spiegel hatte keine, hatte auch keinen Kopf, denn der Rahmen schnitt ihn ab. Sein Kopf, von schwärzlichen Geistern umgeben, sann dem Ende nach. Der spanische Gesandte Don Mendoza. Der Gesandte betritt den hohen Saal, muss ihn durchmessen mit vielen kleinen Schritten, steht endlich vor dem König und seinen Edelleuten. Sieg! Sieg! Sieg! Ich überbringe ein Handschreiben König Philipps von Spanien. Es vermeldet den glorreichen Sieg der Armada über die Engländer. Ich freue mich über diesen großen spanischen Sieg, obwohl man es mir anders berichtet hat. Ich sage nur Sieg, Sieg. Die Engländer haben 15 Schiffe versenkt und 5000 Männer getötet. An eine Landung in England soll nicht mehr zu denken sein. Die spanische Flotte, 150 Schiffe, lauter Riesen, Türme aus Holz, wartet nur auf ihre Stunde. Ich fürchte, die ist verpasst worden, Frau Plymouth. Admiral Drake hat den wunden Punkt der Armada erkannt. Ihre Kanonen konnten nur in die Ferne schießen. Die Flotte war hilflos, als ihr der Gegner auf den Leib rückte. Ich werde seiner Majestät König Philipp von Spanien über dieses Gespräch Bericht erstatten. Leben Sie wohl. Mendoza verlässt den hohen Saal mit kleinen Schritten sehr schnell. Doch nicht schnell genug. Man hat ihn schon vergessen. Den König umringen seine Edelleute. Die Königin von England triumphiert. Sie hat sich ihrem Volk gezeigt auf weißem Pferd. Und ich, Biron, sage es offen, so wie Oberst Ornano. Ein glückliches Volk. Ist gerettet, ist frei und liebt seine strahlende Königin. Ein großes Volk. Wir sollten einig sein. Sie führen eine kühne Sprache, Biron. Ja, Sire. Wir müssen unsere Freiheit verteidigen nach dem Vorbilde Englands. Dieses Land ist einem furchtbaren Schicksal entgangen. Alle Folterwerkzeuge der Inquisition fuhren auf den spanischen Schiffen mit. Und nur einer hat das bisher erkannt, Sire. Der König von Navarra. Er ist besser, als ich dachte. Ganz selten sieht ein Mensch sein Unrecht ein. Für meinen Teil erkenne ich es. Was ist passiert? Wer führt hier solche großen Worte im Mund? Sie, Biron? Ja, ich, Guise. Wissen Sie nicht, dass der König von Spanien uns durch seinen Gesandten Mendoza androht, sofort mit 30.000 Spaniern anzugreifen, die in Flandern stehen? Und wo steht der König von Navarra? Sire, rufen Sie den König von Navarra. Majestät, machen Sie ein Ende mit dem Wahnsinn. Hören Sie das Urteil, Herzog von Guise, der König von Navarra. Wenig später ergriff Henri von Navarra eine außerordentliche, sonderbare Kälte. Er bemerkte deutlich, dass an ihm die Reihe war, mit hineingezogen zu werden in den Totentanz. Wirklich, fand man an ihm eine Lungenentzündung. Indes er mehrmals den Himmel offen sah, ging es in dem Königreich wahrhaftig zu, als wiederholten sie vor dem Anbruch reinerer Jahrhunderte noch einmal im Abriss eine ganz grässliche Vorzeit. Totentanz, Veitstanz, Kinderkreuzzug, Pest, tausendjähriges Reich samt weiß verdrehten Augen. Zuerst kam die Nachricht vom Tode des Guise, den der König erstechen ließ in seinem Schlafzimmer. Dann welkte die furchtbare Madame Catherine dahin wie ein Blatt. Man hatte es kaum bemerkt. Henri indessen überstand die Krise und war alsbald gesund. Sire, was wollen Sie jetzt tun? Etwas hat sich verändert. Jetzt rufen Sie mich von allen Seiten. Die Städte streiten darum, welche sich mir früher ausliefern darf. Sind die guten Leute verrückt geworden? Oder macht es der Frühling? Es könnte auch sein, dass man will, sie sollen ihre Zeit verlieren. Wofür brauche ich sie so eilig? Retten Sie jetzt Frankreich, Sire. Sonst geht es unter. Sie müssen mit allem, was Sie aufbringen, an Kräften nach der Loire vorrücken. Dort steht der König. Gerade drum. Ich soll ihn angreifen. Sire, Sie sind sein Freund. Er wird der Ihre sein, nachdem 10 seiner Heere Sie nicht haben vernichten können. Waren es 10, Mornay? So viel Mühe und Arbeit. Wahrhaftig, und jetzt hat Valois kein einziges mehr. Die Liga wird ihn lebendig verschlingen. Ich soll ihm zu Hilfe kommen. Will's überlegen. Sie streben aufeinander zu in diesem Jahr 1589. und endlich der Augenblick des Rechten und Guten. Der König von Frankreich umarmt im Heerlager den König von Navarra. Friede. Endlich Friede. Aber zwei Tage später, Henri saß zu Pferde, kommt dem Galopp entgegen ein Edelmann, sagt ihm ganz wenige Worte ins Ohr. Sofort wendet Navarra. 25 Edelleute nimmt er mit sich nach Saint-Cloud. Sire, warum zum König? Freunde, weil er einen Messerstich in den Bauch bekommen hat. Als sie dort eintreffen, finden sie auf dem Hof die Überreste des Mörders, ein zerdrücktes, braunes Bündel. Jacques, Clément, Jakob, wie er sich nannte. Der Erbe der Krone war im Zimmer bei dem Sterbenden, der nicht tödlich getroffen schien. Als er schließlich doch starb, drückten die Herren um Navarra herum die Hüte fester auf, anstatt sie abzunehmen vor dem neuen König, oder warfen sie zu Boden. Lieber 1000 Tode sterben, als einen hugenottischen König erdulden. Philipp von Spanien besaß noch immer das meiste Gold auf Erden. Da klirren Waffen hinter der Tür und Biron stürmt herein. Sire, Sie sind der König, wenn man Schneid hat. Nur wer feig ist, drückt sich. Worauf alle, die er meinte, sich drückten. Hier aber ist Biron, ein knochiger, harter Mann. Kann schon bei Jahren auf seinen Daumen um den Tisch gehen. War mein Feind. Kommt zu mir, da es bei mir am schlimmsten aussieht. Biron, an mein Herz. Mit ihresgleichen muss ich siegen. Und so zog Henri, der Erbe der Krone, noch einmal in den Krieg. Von dieser Stelle hier gehe ich nicht mehr zurück, Ronny. Recht so, Agrippa. Hinter uns liegt nur noch Dieppe. Und dann kommt das Wasser, in dem wir alle ersaufen, wenn der Feind über uns kommt. Hier sind wir keineswegs nur vor Dieppe auf dieser nebligen Ebene. Wie Erdenwürmer wühlen wir uns durch Lehm, gedenken uns nach aller menschlichen Kunst anzuklammern an diesen Erdenflecken. Wie sollten wir von hier fort können, wenn unsere Füße still auf diesem Felde liegen werden? Meine Herren, ich habe eine Schenke gefunden. Trinken wir einen Schluck Wein. Auf den König, Roquelaure. Auf den König. Auf den Sieg. Auf den Sieg, Dubartas. Freunde, auf unseren Sieg wartet die Menschenwelt. Bis in die fernsten Länder blicken auf uns alle, die Verfolgung leiden. Unser sind die Gebete der Bedrängten, Missachteten. Und auch das Gewissen der Denkenden spricht für uns. Wir sind im Einverständnis mit den Humanisten des ganzen Erdteils. Das wäre noch nichts gesetzt, die Humanisten hätten nur denken gelernt, nicht aber auch reiten und zuschlagen. Erscheine zwischen uns und Gottes Angesicht, schiebt sich die Wolke fort. Sein Panzer ist das Licht. Der neue Himmel hallt vom Wogen der Gesänge. Die Luft strahlt weiß. Das ist von Engeln ein Gedränge. Wahrhaftig, der Nebel zerteilte sich ihnen zu Häupten. Ein Ausschnitt des Himmels ging eiförmig auf, quoll über vom Licht, und mit ihren Augen sahen sie, niemand gestand nachher was. Es waren aber die Heiligen und Engel, deren Namen sie vorher erwähnt hatten. Standen all in dem Ei aus Licht. Von Angesicht, Kleidung, Bewaffnung glichen diese den schönsten und tapfersten Gottheiten der Alten. Aus ihnen hervor aber trat hüllenlos, Herr Jesus Christus, als der Mensch selbst. Wunder über Wunder. Ehe die Schlacht vor Arc beginnt, stößt Biron zu ihm. Schon eine Woche warten sie auf den Angriff des Feindes. Aber Mayenne steht drüben hinter dem Wald. Kein Geplänkel lockt ihn hervor. In diesem Nebel will er nicht kämpfen. Aber der Nebel ist von Vorteil für das kleinere Heer. Henri möchte die Schlacht erzwingen. Sie greifen uns nicht an, Biron. Sire, Sie haben auf mich gehört und sich nicht in Dieppe eingeschlossen. Hören Sie auch diesmal auf mich. Ja. Das war ein schlechter kleiner Platz und wimmelte von Verrätern. Sie kennen die Menschen, wie ich an mir selbst erfahren habe. Dafür weiß ich länger als Sie auf den Schlachtfeldern Bescheid. Verlassen Sie um keines Nebels willen dies weite, überall gedeckte Viereck. Hier sind Sie sicher zu widerstehen. Sie haben für sich alle natürlichen Umstände. Die Burg in Ihrem Rücken, zu Ihrer Linken den Fluss mit seinem sumpfigen Ufer, unzugänglich für die Reiterei des Feindes, noch mehr für seine Kanonen. Von Weitem aber kann er im Nebel nicht zielen mit Kanonen. Die unseren aber, murmelte Henri, wo sind sie? Das ist das Geheimnis. Das wird die Überraschung sein. Sie haben alles bedacht, Biron. Das wissen auch die Truppen. Meine Leute sind gerade noch mäßig genug an Zahl, dass jeder einzelne Soldat sieht und urteilt. Sein Kampfeseifer ist voll Verständigkeit. Darin liegt unser Vorteil, dass wir nicht zu viele sind. Sire, ein dichter Nebelstreif, der über ihr Gesicht zieht, verbirgt mir, ob sie lachen. Der Nebel wird dem Feind verbergen, wie wenige wir sind. Da dachte Biron, es ist gut. Man sieht, er ist lustig. So fliegen helle Vögel über dunklen Grund. Ist alles richtig. Sanftmut, Seelenkraft. Ein Spaßmacher, der dort? Nein. Respekt, Biron, das ist der König. Und so gewann Henri die Schlacht, auf die die ganze Menschheit blickte, weil die Humanisten nicht nur zu denken gelernt hatten, sondern auch reiten und zuschlagen konnten. Da ein der große Fürst des Landes mit Hilfe menschlichen Verstandes die Guten eint er mit den Bösen. Hosianna, ihr seid schon befreit. Er hat die lautere Menschlichkeit. Die Gnaden macht euch zu erlösen. Die Jugend des Königs Henri IV. Nach dem gleichnamigen Roman von Heinrich Mann. Manuskript Alfred Schrader. Die Darsteller waren Peter Reusse, Inge Keller, Eckhard Strehle, Heidi Weigelt, Marion van de Kamp, Dieter Wien und andere. Erzähler Jerry Wolf. Musik Thilo Müller-Medek. Regie Fritz Göhler.